Und wir gaben Musa als Offenbarung ein: Zieh bei Nacht mit meinen Dienern fort, ihr werdet ja verfolgt werden. Da sandte Pharaon in die Städte Boten, die die Leute versammelten. Diese sind fürwahr nur eine kleine Schar, dennoch lassen sie uns fürwahr ergrimmen. Aber wir sind alle wahrlich auf der Hut. So ließen wir sie fortziehen von Gärten und Quellen, von Schätzen und von trefflicher Stätte, so war es. Und wir gaben sie den Kindern Israels zum Erbe. Da folgten sie ihnen bei Sonnenaufgang. Als die beiden Heere einander sahen, sagten die Gefährten Musas: Wir werden fürwahr eingeholt. Er sagte: Keineswegs, denn mit mir ist mein Herr, er wird mich leiten. Da gaben wir Musa ein: Schlag mit deinem Stock auf das Meer. Und wir ließen die anderen dort nahe herankommen. Und wir retteten Musa und diejenigen, die mit ihm waren, allesamt. Hierauf ließen wir die anderen ertrinken. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch die meisten von ihnen sind nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Und verließ ihnen die Kunde von Ibrahim, als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte: Wem dient ihr? Sie sagten: Wir dienen Götzen, und so geben wir uns dauernd ihrer Andacht hin. Er sagte: Hören sie euch, wenn ihr sie anruft? Oder nützen sie euch oder schaden? Sie sagten: Nein, vielmehr fanden wir bereits unsere Väter desgleichen tun. Er sagte: Was meint ihr wohl zu dem, was ihr zu verehren pflegt, ihr und eure Vorväter? Gewiss, sie sind mir alle Feinde, außer dem Herrn der Weltenbewohner, der mich erschaffen hat und mich nun recht leitet und der mir zu essen und zu trinken gibt und der, wenn ich krank bin, mich heilt und der mich sterben lässt und hierauf wieder lebendig macht und von dem ich erhoffe, dass er mir am Tag des Gerichts meine Verfehlung vergeben wird. Mein Herr, schenke mir Urteilskraft und nimm mich unter die Rechtschaffenen auf und verleihe mir einen Ruf an Wahrhaftigkeit unter den späteren Geschlechtern und mach mich zu einem der Erben des Gartens der Wonne und vergib meinem Vater, denn er gehört zu den Irregehenden und stürze mich nicht in Schande am Tag, da sie auferweckt werden. Am Tag, da weder Besitz noch Söhne jemandem nützen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Und der Paradiesgarten wird an die Gottesfürchtigen nahe herangebracht. Und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand den Verirrten. Und es wird zu ihnen gesagt: Wo ist denn das, dem ihr zu dienen pflegtet, anstatt Allahs? Können sie euch helfen oder sich selbst helfen? Dann werden sie kopfüber hineingestürzt. Sie und die Verirrten. Und die Herrscharen Iblis allesamt. Sie sagen, während sie darin miteinander streiten: Bei Allah, wir befanden uns wahrlich in deutlichem Irrtum, als wir euch dem Herrn der Weltenbewohner gleichsetzten. Es waren nur die Übeltäter, die uns in die Irre geführt haben. So haben wir nun niemanden, der Fürsprache einlegt, und auch keinen warmherzigen Freund. Hätten wir doch eine Möglichkeit zur Wiederholung, damit wir zu den Gläubigen gehörten. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Das Volk Nuhs bezichtigte die Gesandten der Lüge, als ihr Bruder Nuh zu ihnen sagte: Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner. So fürchtet Allah und gehorcht mir.